SWR 2 Dschungel mit Roland Wagner. Flatfoot Floogie und Jive Talk. Slim Gayard und Slam Stewart standen in den 40er Jahren für einen neuen Typus des Jazzers, den Hipster. Sie entwickelten eine eigene Sprache, nicht nur musikalisch, und benahmen sich, gelinde gesagt, seltsam. Sehr seltsam. Slim Gayard war als Gitarrist und Sänger der Halbgott aller Beatniks und Slam Stewart spielte einen gestrichenen Kontrabass, zu dem er dann auch noch summte und brummte. Ihr Flatfoot Floogie wurde in Deutschland zur Widerstandshymne der Swing Boys gegen das Musikdiktat der Nazis. Slim and Slam, it's all Wu-Ti. Now the name of this song is the Flatfoot Floogie. The Flatfoot Floogie with Floyd Floyd. The Flatfoot Floogie with Floyd Floyd. The Flatfoot Floogie with Floyd Floyd. Floyd Floyd Floyd Floyd Floyd. Wir sahen uns Slim Gaylord in einem kleinen Nachtlokal an. Er ist ein hochgewachsener, überschlanker Neger mit großen, traurigen Augen. Er sagt immer, aber ja doch, da doch. Und wie wär's mit einem kleinen Whisky Frisky? In Frisco saßen Haufen begieriger Halbintellektueller zu seinen Füßen und lauschten seinem Spiel auf der Gitarre, auf dem Klavier, auf den Bongo-Trommeln. Wenn er an Fahrt kommt, zieht er Hemd und Unterhemd aus und dann geht's richtig los. Er tut und sagt alles, was ihm einfällt. Er kann Zementmixer Putti Putti singen und dabei plötzlich den Rhythmus verlangsamen. Über seinen Bongo-Trommeln brüten und das Fell kaum mit den Fingern berühren, während sich alle atemlos vorbeugen, um zu lauschen. Man würde denken, dass er das vielleicht ein paar Minuten lang so macht, aber er macht weiter, manchmal eine Stunde lang, bringt mit den Spitzen seiner Fingernägel nur ein kaum vernehmbares Geräusch hervor, immer leiser und leiser, bis man es nicht mehr hören kann und der Lärm des Verkehrs durch die offene Tür hereinkommt. Für den Beatnik Sal Paradise, den Helden aus Jack Kerouacs großem Aussteigerroman On the Road und seinen abgedrehten Kumpel Dean Moriarty auf der Suche nach der wahren Kunst Amerikas, gab es keinen Zweifel. Wenn überhaupt jemand hip war, dann war das Slim Gaylord. Yep, Rukurisi, Kubisini, Yekububa, Yulu Humish, Yumak Vauti, Yep, Rukurisi. Ein gitarrespielender Freak mit einem veritablen Tick. Das gefiel vor allem jüngeren, unorthodoxen Jazzfans wie Boris Vian, die all diese föhnfrisierten Tanzensembles nicht mehr ertragen konnten und die den Spießern und Glenn Miller-Freunden endlich einmal zeigen wollten, was wirklich groovy ist. Ich bin der Erfinder des Groove. Und wenn ein Spleen dann auch noch musikalisch Sinn machte, umso besser. Ich weiß nicht, ob der Einfall, die tiefen Töne des Kontrabasses durch gleichzeitiges Summen eine Oktave höher zu begleiten, auf Slam Stewart zurückgeht. Doch er ist es jedenfalls, der diese Technik derart perfektioniert hat, dass der unkundige Zuhörer oft lange herumrätselt, bis er herausfindet, wie um alles in der Welt er das bloß macht. Unter dem Namen Slim und Slam hatte er sich mit Slim Gaylord zusammengetan, jenem leicht spinnigen Gitarristen, der Liedertexte aus Speisenamen zusammenwürfelt, die er auf Menükarten armenischer Restaurants entdeckt hat. Yep, Rook, Hurisi! Ein amerikanischer Radiosender weigerte sich, das gleichnamige Stück zu spielen. Der Song sei einfach zu blödsinnig. Und das Niveau des amerikanischen Rundfunks zu unterbieten, dazu gehörte nun wirklich einiges. They call it Wu-Ti. Bully Gaylord aus Detroit, Michigan, konnte so ziemlich alles. Und wenn er etwas nicht konnte, dann tat er es trotzdem. Neben der Gitarre, dem Piano, welches er gelegentlich auch einmal mit den Handflächen nach oben zu spielen pflegte, und den Bongos, schreckte er auch vor Saxophon und Vibraphon nicht zurück. Und er steppte. Jeder kennt die Geschichte vom verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland. Gaylord hatte viele Jobs, Elektriker, Hotelmanager, Farmer und Koch ist er gewesen. Und er war Hutmacher. In früheren Zeiten galten verquere Gedankengänge geradezu als eine Art Berufskrankheit dieses Handwerks. Ein unerklärliches Syndrom. Bis jemand bemerkte, dass wer den ganzen Tag so tief gebeugt über Lösungsmittel getränktem Filz hockt, dabei mit den Jahren vermutlich schlicht und einfach high werden kann, vom vielen Schnüffeln. Vielleicht erklärt das ja auch in unserem Fall so manches. Kibisi niki bisi wuti. Vielleicht aber auch nicht. Dann steht er langsam auf und nimmt das Mikrofon und sagt sehr langsam Dufte, Schnufte, Hallo, Hallo, Whisky, Frisky, alles Dingsbums und so. Hallo, Aroni, Whisky, Aroni, alles Aroni. Das setzt er so eine Viertelstunde lang fort und seine Stimme wird leiser und leiser, bis man sie nicht mehr hören kann. Seine großen, traurigen Augen schweifen forschend durch den Zuschauerraum. Dean steht hinten und sagt, gut, ja, und faltet seine Hände wie zum Gebet und schwitzt. Sal, Slim versteht die Zeit. Der versteht die Zeit. Huh, lumisch, weh, lumisch, wuti. Auf die Interviewfrage, ob sie denn schon einmal etwas von Slim und Slam gehört habe, zwinkerte Marlene Dietrich kurz mit den Augen und sagte nur ein einziges Wort. Wuti. Slim setzt sich ans Klavier und schlägt zwei Töne an. Zwei C. Dann noch zwei, dann eins, dann zwei. Und plötzlich wacht der große, stämmige Bassist aus seiner Träumerei auf und erkennt, dass Slim Sea Jam Blues spielt. Und er schlägt seine großen Zeigefinger mit aller Gewalt in die Saiten und der große, dröhnende Rhythmus beginnt und alle fangen an, sich hin und her zu wiegen und Slim sieht genauso traurig aus wie immer und eine halbe Stunde lang spielen sie Jazz. Und dann gerät Slim außer sich und packt die Bongos und spielt enorme, rasende Cuban-Rhythmen und schreit verrückte Dinge auf Spanisch, Arabisch, in peruanischer Mundart, auf Ägyptisch, in allen Sprachen, die er kennt. Und er kennt unzählige Sprachen. Meña cabezole ne centrome Or char Chonya Artitonya Or safronya Or shigusine Or deflugine Mazungandini La quora medina What you say, boy? Ein schöpferischer Umgang mit Sprache war in Jazzkreisen gelegentlich auch aus juristischen Gründen angesagt. Dopey Joe from Mexico, always on the go. Jive Talk und Reefer Slang. Das Vokabular der Kiffer war für außenstehende Staatsanwälte, Rundfunkredakteure, Pfarrer und Erziehungsberechtigte kaum zu entschlüsseln. Was denn wohl auf einer Boston Tea Party kredenzt wird? Welche Naturlyrik der Chant of Weed mit solcher Inbrunst besingt? Oder wer zum Teufel ist bloß jene offenbar von allen so sehr geliebte Sweet Mary Juana Brown? Legendäre Komikerduo Olsen und Johnson engagierte Slim und Slam 1941 für einen Gig im Fegefeuer, für einen Auftritt in ihrer herrlich exzentrischen Slapstick-Komödie Hell's a Poppin', in der Hölle ist der Teufel los. Eine Handlung hatte der Film, soweit man das als Zuschauer feststellen konnte, keine. Stattdessen gab es ein Feuerwerk an weitestgehend sinnfreien Dialogen, diverse Running Gags und surrealistische Bildsequenzen, die mit ihren verrückten Kameratricks für die damalige Zeit geradezu avantgardistisch wirkten. Also alles ganz nach dem Geschmack eines Slim Gaylord. Living in rhythm. Und als Zugabe gewissermaßen vergingen sich die beiden dann auch noch an einem Werk des berühmtesten aller Teufelsgeiger, an Niccolo Paganinis Capriccio Nummer 24 in A-Moll. Zu dieser Zeit aber galt es, wie man weiß, noch einen ganz anderen Teufel auszutreiben, jenseits des Atlantiks. Viele renommierte Jazzmusiker veröffentlichten Anfang der 40er Jahre sogenannte Victory Discs, Schallplatten, die eigens produziert wurden für die Frontsender der US-Truppen in Europa, oder sie traten mit ihren Bands auf Flugzeugträgern oder in Lazaretten auf. Und auch Slim und Slam leisteten damals ihren Antifa-Beitrag und sangen ein Loblied auf den Bomber B-19. Man, what you gonna do now? Oh, let's take a flight in. Oh, man, I don't wanna go up there. Come on, man, what's the matter with that other motor? It sounds like it's stuck or oh, something. Oh, it's jumping now. It's jumping. Well, let's take off. If you wanna take a flight in the biggest thing you ever seen, fly by the sky in that B-19. Take a trip across the sea and plane to call the queen. As long as you were there with me in that B-19. Ein ganz anderes Stück aus ihrem Repertoire sollte jedoch eine weit größere wehrkraftzersetzende Wirkung im uniformierten Nazi-Deutschland entfalten, als diese reichlich patriotische Waffenschau. Oh, well, the flat, the foot, the flute, with the floor and floor. Oh, well, the flat, the foot, the flute, with the floor and floor. Oh, well, the flat, the foot, the flute, with the floor and floor. The floor door, the floor door, the floor door, floor door. Führer befiehl, wir folgen. Am 12. Oktober 1935 erließ Eugen Hadamowski, seines Zeichens Sendeleiter des Reichsdeutschen Rundfunks, ein Dekret an alle linientreuen Volksempfänger. Der Niggerjazz ist von heute ab im Deutschen Rundfunk endgültig ausgeschaltet. Es geht dabei im Grunde um die Frage, ob sich ein Volk von der Kulturhöhe des Deutschen erlauben kann, seine musikalischen Subsidien aus einem Hottentottenkral zu beziehen, ohne dabei an seiner Seele Schaden zu leiden. Hui, chiku, chiku, chiku, chiku, chiki, musan, bu, oruni. Tatsächlich schien kaum etwas geeigneter zu sein, die Nazis todsicher zu provozieren, sie auf die Palme zu treiben, respektive die Eiche, als das swingende Fingerschnippen auf der 2. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Mit aller Brutalität verfolgte der faschistische Staat oppositionelle Jugendklicken wie die Swing Boys in Hamburg, Frankfurt oder München. Viele ihrer Mitglieder kamen für ihren abweichenden Musikgeschmack und Lebensstil in Gestapo-Zellen, manche sogar ins KZ. Berühmte Namen waren darunter, wie der Schriftsteller Wolfgang Borchert oder der spätere Pressezar Axel Springer. Und ihre Hymne und konspirative Erkennungsmelodie, das war der Flatfoot Flugee. Dabei waren sie nicht im Widerstand, sie stritten nicht für einen politischen Umsturz. Sie waren bloß aufmüpfig und sie konnten es nicht ertragen, jenes die Reihen festgeschlossene SA marschiert in ruhig festem Schritt. Und am Wochenende sollte es nicht heißen, unsere Fahne flattert uns voran, sondern Tutti Frutti. Und dazu vielleicht von Slim und Slam die Avocado Seed Soup Symphony. Gegen Mitternacht, nach den schicksalsschwangeren Schlägen des BBC London Jingles, begann es im Äther über deutscher Scholle zu swingen. Schwarze Musik. Die technisch versiertesten unter den Swing Kids fertigten und kopierten Mitschnitte der Sendungen. Und so hielt man die Tür zumindest einen Spalt weit offen. Die Tür zur Welt der modernen Popmusik. Wir sind eigentlich das auserkorene Musikvolk der Welt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die musikalische Schöpfung selbst, sondern auch in Bezug auf die Empfängnisfähigkeit für die Musik im Allgemeinen, die bei uns ein selbstverständliches Vorrecht der breiten Massen unseres Volkes darstellt. Der Kolonne, der Tambour schlägt das Geld. Es gibt Völker, bei denen eine, ich möchte fast sagen, primitive Musikalität den Untergrund ihres Verhältnis zur Musik überhaupt darstellt. Der schräge Humor von Slim und Slam, das sei zutiefst artfremder Frohsinn. Nun, dieses Kapitel sollte ja dann im Jahr 1945 Gottlob zu Ende sein. In der Zwischenzeit hatten neue Heroen die Jazzmusik in eine völlig neue Umlaufbahn befördert. Die meisten davon mindestens ebenso verhaltensauffällig wie Slim und Slam. Zwar konnten die beiden musikalisch nicht ganz mithalten mit Charlie Parker und Dizzy Gillespie, zumindest Gaylords Fingerfertigkeit stieß bald an ihre Grenzen, aber als Funny Guys und Kultstars waren sie bei Jam Sessions dennoch stets gern gesehene Gäste. Bring me a line soda. Well, look at his dad, Max Kevin Balso Rooney, with his trumpet there. Well, what you know? Oh, everything is solid. Well, you got to cut out? Jubilee, you got to make another there. That's groovy. Well, you got to make a gig. Take the next chord before you cut out. Take the next chord. That's killer. Gaylord beherrschte außerdem noch die hohe Kunst, arglosen Reportern oder seinen beflissen lauschenden Jüngern immer neue, ebenso haarsträubende wie gut erfundene Stories aus seinem bewegten Leben als Boxer, Hypnotiseur, Schmuggler, Pilot oder Totengräber aufzutischen. Aber es scheint tatsächlich festzustehen, dass er seine ersten Auftritte zur Zeit der Prohibition in den legendären Speakeasies, den verruchten Flüsterkneipen von Chicago, hatte. Dort, wo unter dem Tresen verbotenerweise Alkoholisches ausgeschenkt wurde. Seine Gage bekam er damals von keinem Geringeren als Al Capone höchstpersönlich. Auf dessen Gehaltsliste stand er übrigens in illustrer Gesellschaft zusammen mit Duke Ellington, Cab Calloway und Louis Armstrong. Es mag sein, dass einige seiner Aktivitäten, nun ja, etwas unschön gewesen sind. Mir als Musiker gegenüber jedenfalls war er immer sehr nett. Als Stewart 1943 in die Army eingezogen wurde, trennte sich das Duo. Gaylord setzte fortan auch auf sein schauspielerisches Talent. Für eine bescheidene Karriere als Kleindarsteller sollte es reichen. Immerhin besetzte man den aus Funk und Fernsehen bekannten Mr. Wooty gerne als schrägen Vogel in TV-Serien wie Drei Engel für Charlie, Mission Impossible, Dr. Marcus Welby. Und sogar in der Apartheid-Saga Roots gab man ihm eine winzige Rolle. I always played the good guys. Musikalisch segelte er mit neuen Partnern in eher seichtem Gewässer weiter, während sich Slam Stewart künstlerisch höheren Ansprüchen stellte. Und das nicht ohne Erfolg. Er spielte mit den ganz Großen des Jazz, mit Art Tatum, Lester Young und Benny Goodman. Und am Ende war er richtig gut. Endlich ist die Vorstellung vorbei. Jede Vorstellung dauert 2 Stunden. Slim Gaylord geht weg und stellt sich an eine Säule und blickt traurig über die Köpfe der Leute und sie kommen, um mit ihm zu sprechen. Man gibt ihm einen Whisky in die Hand, Whisky Frisky. Niemand weiß, wo Slim Gaylord weilt. Jetzt trat Dean auf ihn zu. Er näherte sich seinem Gott. Er hielt Slim für Gott. Er scharrte und verbeugte sich vor ihm und bat ihn, sich zu uns zu gesellen. »Schön föhn«, sagte Slim. »Er wird sich zu jedem gesellen, aber er wird nicht versprechen, auch im Geiste dabei zu sein.« Dean besorgte einen Tisch, bestellte Drinks und saß Slim steif gegenüber. Slim träumte über seinen Kopf hinweg. Jedes Mal, wenn Slim sagte Dingsbums, sagte Dean, ja. Ich saß da mit den beiden Irren. Nichts geschah. Für Slim Gaylord war die ganze Welt nur ein großes Dingsbums. It's Wooty. And that's all. Bass. A la G bass. Swing a reed bass. Jump a reed now. Bass. A la G bass. Swing a reed bass. Jump a reed now. When they start to swingin' on those strings, all the cats start ready to swing. Bass, all the deep bass, jump a reef bass, all the deep now. Slim and Slam, ein Porträt von Lutz Neizert mit Sebastian Kowski, Markus Grube und Klaus Hämmerle. Realisation Beate Müller, Christiane Schneckenburger und Eberhard Klasse. Redaktion Wolfram Wessels.